Oder inshallah ta'ala erstmal ein Teil von Surat Al-An'am, das ist die Verse Nummer 7, lesen. Vers Nummer 7, Al-An'am, das Vieh. Die Ayah, ab der Ayah Nummer 56. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير الله تعالى spricht die Wahrheit und das sind seine Worte. Seine Worte, die kommen in einem gesunden Herz rein. Und ein krankes Herz lehnt sie ab. Die kommen niemals zu einem verschlossenen Herz rein. Dann sage ich dir, lieber Bruder, sage ich dir, öffne dein Herz für Allahs Worte, dass sie reinkommen, dass du dein Herz sauber machst. Dass du dein Herz reinigst. Dein Herz, der mit Dunya, mit diesseitigem Leben voll ist. Und mit dem Schmutz von diesseitigem Leben verschmutzt ist. Lass dieses Licht rein. Allah Ta'ala hat seine Worte auch im Koran als Licht genannt. Licht. Licht, der die Finsternisse wegmacht. Die Finsternisse der Sünden. Ich werde insha'Allah ta'ala die sinngemäße Übersetzung von diesen Ayaten lesen. Und ich bitte alle Brüder und Schwestern, dass wir diesen Koran mit Verstand und Herz nehmen und dass wir diese Dunya mindestens für diese Stunde Zeit rausschmeißen. Lassen wir die Dunya da, in unseren Schuhen. Da, wo die Schuhe liegen, wenn du die Schuhe wegmachst, lass die Dunya auch dort. Das heißt, vergiss es. Lass eine Zeit für Allah. Und das ist für deinen Nutz. Reinige deine Seele. Mach eine Verbindung zu deinem Schöpfer. Zu deinem Schöpfer, den du seit lange, lange Zeit abgelehnt hast. Er hat dich seit lange Zeit gerufen. Jetzt bist du bei ihm als Gast. In seinem Haus, Gottes Haus. Er ruft dich. Er sagt dir, mein Diener, ich liebe das, wenn du zu mir zurückkehrst.

obwohl es die Wahrheit ist. Sag, ich bin nicht als Sachwalter über euch eingesetzt. Jede Vorankündung hat ihre festgesetzte Zeit und ihr werdet es noch erfahren. Und wenn du diejenigen siehst, die auf unsere Zeichen spottend eingehen, so wende dich von ihnen ab, bis sie auf ein anderes Gespräch eingehen. Und wenn dich der Satan nun vergessen lässt, dann sitze nicht, nachdem du dich daran erinnert hast, mit dem ungerechten Volk zusammen. Denjenigen, die gottesfürchtig sind, obliegt in keiner Weise, sie zur Rechenschaft zu ziehen, sondern nur die Ermahnung, auf dass sie gottesfürchtig werden mögen. Und lasse diejenigen allein, die ihre Religion zum Gegenstand des Spiels und der Zerstreuung nehmen und die das diesseitige Leben täuscht. Und ermahne durch ihn, durch den Koran, und ermahne durch ihn, damit sich keine Seele für das, was sie verdient hat, dem Verderben ausliefert. Sie hat dann außer Allah weder Schutzherrn noch Fürsprecher. Und wenn sie auch als Lösegeld jede Ersatzleistung anbietet, wird sie von ihr doch nicht angenommen. Das sind diejenigen, die dem Verderben ausgeliefert werden für das, was sie verdient haben. Für sie wird es ein Getränk aus heißem Wasser und schmerzhafte Strafe geben dafür, dass sie ungläubig gewesen sind. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ich grüße euch alle ganz herzlich. Und ich freue mich immer, wieder neue Gesichter zu sehen. Ich heiße euch herzlich willkommen. Und inshallah ta'ala ist das nicht der letzte Besuch unter uns. Besucht uns oft oder jeden Sonntag. Macht mal das in eurem Plan, dass jeden Sonntag zwischen 4 Uhr und 5.30 Uhr oder 6, das gehört Allah. Ich möchte Allah kennenlernen. Nur, du kommst hier herzlich willkommen, egal was du von Religion hast. Komm, sitze mit uns und hör uns zu. Und dann geh und überlege und such. Mehr nicht. Und lass diese Sitzung in deinen Plan. Und komm uns besuchen und komm, um die Worte von Allah Ta'ala zu hören, bevor du stirbst. Bevor den Engel zu dir kommt und deine Seele rausnimmt. Da sagst du ihm, lass mich bitte nur eine Stunde zur Moschee gehen. Dann sagt er dir, nein. Der Gesetz ist von Allah. Und das ist festgesetzte Gesetz. Der ändert sich nicht. Heute, liebe Brüder, werde ich nicht meine Serie weiter erklären. Wir hatten eine Serie seit 3 Wochen angefangen über die Beschreibung des Paradieses. Heute breche ich das ab und inshallah ta'ala sitzen wir das einen anderen Tag weiter fort. Aber heute werde ich euch und mich selber erinnern. Wir wollen heute unsere Herzen ein bisschen reinigen, das heißt rausnehmen, in einem Wassergefäß schön reinigen und zurückbringen. Ja, weil dadurch bekommst du diese Kraft, dass du Allah ta'ala noch zu Allah ta'ala mehr kommst, dass du ihn näherst. Kennen wir Allah? Eine Frage. Kennen wir wirklich Allah? Wer ist Allah? Wer ist Allah? Wer ist Gott? Er beschreibt sich selbst im Koran. Er sagt, wer er will, wer er ist. Und Muhammad, sein Prophet, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, ich möchte sallallahu alaihi wasallam hören. Seid nicht geizig. Wir machen eine Vereinbarung. Derjenige, der mit uns sitzt, jetzt eine Bedingung zu den Muslimen. Die Nicht-Muslime sind nicht gefordert. Er kann das sagen. Aber die Muslimen, wenn ich Muhammad sallallahu alaihi wasallam sage, dann sagt sallallahu alaihi wasallam. Ja? Das ist eine Vereinbarung. Aber derjenige, der das nicht sagen will, dann sagen wir ihm, du bist nicht herzlich willkommen. Du bist nicht herzlich willkommen. Von den Muslimen sage ich jetzt. Weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagt uns, derjenige, der meinen Namen in einer Sitzung hört und er bittet nicht um Segen und er macht nicht Salatu alay, er ist geizig. Er ist geizig. Wir wollen nicht geizig sein. Und wir lieben Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wer ist Allah? Allah beschreibt ihn in mehrere Ayaten, er beschreibt sich selbst in mehrere Ayaten im Koran. Das Wort Allah wurde ungefähr und fast 1000 Mal in dem Koran erwähnt. Ganz genau 998 Mal. Kein anderes Wort in dem Koran hat so eine Zahl erreicht. Seinen Namen. Allah. Wer ist Allah? Allah, Allah, la ilaha illa hu, al-hayyu al-qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard, man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Er ist Allah. Er ist Allah, außerdem kein Gott ist. Er ist der Kenner des Verborgenen und des Sichtbaren. Er ist der Allerbarmer, der Barmherzige. Er ist Allah, außerdem kein Gott ist. Der ist der Herrscher, der einzige Heilige, der Friede, der Verleiher von Sicherheit. Der Überwacher. Die Eier, die ich gelesen habe, war eher die. Allah, kein Gott ist da außer ihm. Dem ewig Lebenden, dem einzigerhaltenden, ihn ergreift weder Schlummer noch Schlaf. Ihm gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Wer ist es, der bei ihm Fürsprache einlegen könnte, außer mit seiner Erlaubnis? Er weiß, was vor ihnen und was hinter ihnen liegt. Sie aber begreifen nichts von seinem Wissen. Es sei denn das, was er will. Weit reicht sein Thron über die Himmel und die Erde, und er fällt ihm nicht schwer, sie beide zu bewahren. Und er ist der Hohe, der Erhabene, subhanahu wa ta'ala. Allah, Allah, Kalima, ein Wort. Allah, dieses Wort, wenn du das erwähnst, und du hast dabei eine Schwierigkeit, die Schwierigkeit wird erleichtert. Allah, ein Wort. Wenn du in ein Hindernis bist und du rufst ihn, der Hindernis wird erleichtert. Allah, der dich hört, der dich sieht, der dich erschaffen hat, der dich liebt, wenn du zu ihm kommst. Allah, der die Himmel und die Erde erschaffen hat. Kein anderer behauptet was anderes. Gibt's jemand, der behauptet, dass er etwas erschaffen hat? Von nichts? Keiner. Eine Herausforderung. Aber Allah, er sagt das in dem Koran. Ein Araber aus der Wüste, ein Wüsten-Araber, kam zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die Gefährten haben immer gesagt, wir freuen uns immer, wenn ein Wüsten-Araber kommt und den Prophet sallallahu alaihi wasallam fragt. Weil sie sind direkt, sie kennen nicht diese Höflichkeitsformen und alle Fragen stellen sie. Die Gefährten konnten nicht alle Fragen stellen. Einmal kam ein Wüsten-Araber zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagt ihm, ja Muhammad, mit seinem Namen. Allahu Akbar. Heutzutage, wenn nur ein Scheich sitzt und jemand kommt und er ruft ihn mit seinem Namen, sein Herz schließt sich zu und er sieht ihn so schlecht, weil er ihn erniedrigt hat, wenn er ihn mit seinem Namen ruft. Ja, Muhammad! Muhammad sallallahu alaihi wasallam wendet sich zu ihm und er sagt ihm mit Lachen, was willst du? Er sagt ihm, dein Gesandter, den du zu uns gesendet hast, zu unserem Stamm, sie wohnen woanders, er hat behauptet, dass Allah dich gesandt hat, dass du ein Prophet bist. Er sagt ihm, Sadaq. Er hat die Wahrheit gesprochen. Er sagt ihm, ja Muhammad, nochmal den Namen, wer hat die Himmel erschaffen? Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt ihm dieses schöne Wort, Allah. Er sagt ihm, und wer hat die Erde erschaffen? Er sagt ihm, Allah. Und dann sagt er ihm, und wer hat die Menschen und die Tiere und die Berge erschaffen? Er sagt ihm, Allah. Und dann fragt er ihn, As'aluk, ich frage dich jetzt, im Namen dessen, der die Erde und die Himmel und die Menschen und die Tiere erschaffen hat, dass du mir sagst, Allahu arsalak, war das Allah, der dich gesandt hat? Er sagt ihm, na'am. Allah hat mich gesandt. Dann sagt er, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Ich bezeuge, dass es kein Gott außer Allah ist und dass du der Gesandte Allahs bist. Wieso? Da wurde er gefragt danach. So, direkt. Diese Leute, sie haben andere Philosophie als die Philosophen. Die Philosophen, sie wissen, sie können vieles Wissen haben, vieles Wissen, aber sie sind in der Irre. Sie sind in der Irre, weil ihr Wissen sie geirrt hat. Ein Mann, der ganz einfache, normale Philosophie hat. Er hat gesagt, ich wusste genau, wenn dieser Mann behauptet, dass Allah, der die Himmel und die Erde erschaffen hat, ihn gesandt hat, und er wäre ein Lügner, Allah wird ihn niemals auf der Erde laufen lassen. Er wird ihn vernichten. Gott wird ihm sowas nicht gefallen, dass jemand ihn belügt. Und deswegen, innerhalb der Geschichte, hatten wir so viele, die das behauptet haben, Allah Ta'ala hat sie vernichtet. Wie Pharaon und andere Pharaos, die das behauptet haben. Da hat er gesagt, ich wusste genau, dass er das ist. Das ist Allah. Allah in Surat al-Hashr beschreibt er uns auch, er beschreibt sich auch. Er sagt, Huwallah alladhi la ilaha illa hu, alimul ghaibi wash-shahada, huwarrahmanur rahim. هو الله هو الله الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Er ist Allah. Außerdem kein Gott ist. Er ist der Kenner des Verborgenen und des Sichtbaren. Er ist der Allerbarmer, der Barmherzige. Er ist Allah. Außerdem kein Gott ist. Er ist der Herrscher, der einzig Heilige, der Friede, der Verleiher von Sicherheit, der Überwacher, der Erhabene, der Unterwerfer, der Majestätische, gepriesen sei Allah über all das, was sie ihm beigesehen. Er ist Allah, der Schöpfer, der Bildner, der Gestalter. Ihm stehen die schönsten Namen zu. Alles, was in den Himmel und auf Erden ist, preist ihn. Und er ist der Erhabene, der Allweise. Jede Sache, die auf Erde oder Himmel ist, nur preist Allah. Wisst ihr das? Das hat Allah Ta'ala im Koran gesagt. In kullu shay'in illa yusabbihu bihamdih, walakin la tafqahuna tasbihahum. Jede Sache, auf Erde oder Himmel, Lob preist Allah, aber ihr könnt nicht das verstehen, wie die Weise ist, wie sie Allah Lob preisen. Was heißt das? Die Berge Lob preisen Allah. Die Bäume Lob preisen Allah. Die Tieren Lob preisen Allah. Die Vögel Lob preisen Allah. Willst du das nicht tun? Oder sind die Tieren besser? Willst du? Allah ruft dich und du lehnst ihn ab. Du verkaufst diesen Weg mit ein bisschen Geld, mit einem schönen Auto und dafür gibst du dein ganzes Leben für diesseitigem Leben, dass du Allah ablehnst und du guckst nur auf deine Arbeit, nur auf Autos, auf Geld, auf Business. Und du vergisst Allah? Das wirst du nicht mitnehmen. Du stirbst und du gehst nackt zum Grab. Kennen wir einen König, der so viele Schatzkammern hatte und der gesagt hat, wenn ich sterbe, alle meine Milliarden Euros, die ich gespart habe, müssen mit mir begraben werden? Keiner. Auch wenn sie begraben werden, was nutzt ihm das? Was nutzt ihm das? Denk daran, dass du demnächst diese Stelle erreichst. Warum schädigst du dich selbst? Warum zerstörst du dich selbst? Warum gehst du selber in die Irre? Warum lehnst du Allah? Mit welchem Grund lehnst du Allah ab? Warum entfernst du dich von ihm? Warum vergisst du ihn? Warum? Eine Frage. Ist die Dunya besser als Allah? Wallahi, die Dunya ist bei Allah Ta'ala in sich von Allah niedriger als ein Flügel einer Fliege. Diese kleine Fliege, nur der Flügel davon, die Dunya kostet bei Allah Ta'ala nicht so. Und dafür gibst du dein ganzes Leben für ein S-Klasse oder ein Rolls-Royce und eine schöne Frau und eine, dafür gibst du dein Glaube und alles? Hä? Dafür? Warum zerstörst du dich selbst? Du atmest noch. Nutz die Zeit, dass du zu Allah Ta'ala zurückkehrst. Alle Menschen auf der Erde suchen nach Glückseligkeit. Ist das richtig? Darauf gründet sich das Ganze. Bevor ich damit anfange, möchte ich noch Allah Ta'ala weiter beschreiben. Wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn beschrieben hat. In Hadith, sahih, gesunder Hadith, bei Imam Muslim. Er sagt, sallallahu alayhi wa sallam, sam'uni salat ala nabi. Ich möchte das hören. Sagt, inna Allah la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Yurfa'u ilayh, yakhfidhu al-qista wa yarfa'uh. Yurfa'u ilayhi 'amalu al-layl qabla 'amali an-nahar wa 'amalu an-nahar qabla 'amali al-layl. حجابه النور حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله أكبر. بس يستصل أي حديث في محمد الله بشخيبن هذا إرزاق الله شليفت نيشت ونشليفت ني. Und es soll niemals sein, dass Allah schläft. Und dann sagt er, zu ihm kommen die Taten des Tages hoch. Und zu ihm kommen die Tagen, die Taten der Nacht hoch. Er weiß alles über uns. Und dann sagt er, seine Schleier, der vor ihm ist, ist Licht. Seine Schleier, der vor ihm ist, ist Licht. Wenn er das öffnet und aufmacht, alles wird durch ihn, alle Geschöpfen, die er erschaffen hat, werden dadurch verbrannt. Haben wir das verstanden? Subhanallah. Subhanallah. Subhanah. Als Musa alayhi salam, Moses, er sagte doch zu Allah, قال ربي أرني أنظر إليك. يا الله إيش بديش زين. إزاكت إن قال لن تراني. Du bist mich nicht sehen. Du wirst mich nicht sehen. In dieser Dunya kann kein Auge Allah Ta'ala sehen. In Akhira gibt's andere Gesetze, womit wir Allah Ta'ala sehen. إزاكت إن قال لن تراني. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. Er sagte ihm, Moses, geh mal auf den Berg so und so. Wenn, er macht mit ihm ein Treffzeit, wenn der Berg das aushält und fest bleibt, dann wirst du mich sehen. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. Als Allah Ta'ala den Berg, zu dem Berg kam, die Gelehrte sagen dazu, Allah Ta'ala, das ist nur der Anfang seines Lichtes. Anfang seines Lichtes. Er ist oben über die Himmel. Anfang seines Lichtes hat den Berg erreicht. Der Berg ist zerstreut und hat gebebt. Und Musa alayhi salam, Moses, was ist er? Unselbstbewusst. Unmächtig geworden. Ja? Unmächtig, er ist unmächtig geworden. Er kann das nicht. Er kann das nicht. Allah subhanahu wa ta'ala, der die Himmel und die Erde erschaffen hat, keiner ist ihm ähnlich. Kein Geschöpfter ist ihm ähnlich. Nichts ist ihm ähnlich. Allah steht über allen Geschöpfen. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. Nichts ist ihm ähnlich, subhanahu wa ta'ala. Die Erde und die Himmel sind in seiner rechten Hand. Er kennt das Verborgene, subhanahu wa ta'ala. Wie? Allahu a'lam. Aber er kennt über alles Bescheid. Warum verleugnen wir ihn? Warum? Willst du nicht zu ihm kommen? Er sagt dir, komm. Du bekommst bei mir die Glückseligkeit. Alle Menschen suchen nach Glückseligkeit. Die Leute geben ihr Geld aus, damit sie glücklich werden. Die Menschen haben hohe Niveaus erreicht in der Technologie. Wir sind in 2005. Du kannst mit deinem Freund aus Australien mit Bild und Sprache sprechen. Also Bildübertragung und Sprachübertragung. und direkt. MashaAllah. Wir haben Raketen. Ja? Wir haben Waffen, die Menschheit niemals kennengelernt hat. Hat die Menschheit dadurch Glückseligkeit bekommen? Nein. Nein. Wir haben alles erreicht. Heutzutage gibt es eine Quote von denjenigen, die sich umbringen, die sagt, dass die meisten von ihnen reich sind, Geld haben, alles. Sie bringen sich um und warte, bis Dezember kommt und Silvester, ja, in Silvester, und guck mal, was auf der ganzen Welt passiert, in den U-Bahn-Stationen und so. Wie viele Leute sich umbringen. Und sie haben Geld. Und sie haben Häuser. Alles Mögliche. Warum bringt er sich um? Warum? Sie suchen nach der Glückseligkeit und sie finden das nicht. Sie finden das nicht. Allah Ta'ala sagt uns im Koran, wie wir das finden. Barakallahu fik. Das ist ganz lieb. Allah Ta'ala sagt uns das im Koran, wie wir das finden. Er sagt, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Derjenige, der glaubt und Gutes tut, entweder sei das ein männlichen oder ein weiblichen, den geben wir ein glückliches Leben in diesseits. Und im Jenseits bekommt er noch mehr, noch besseres Leben als das. Allahu Akbar. Die Glückseligkeit ist nicht in Diskotheken, liebe Brüder. Die Glückseligkeit ist nicht in den Kneipen. Die Glückseligkeit ist nicht, dass du den Unheil und Unzucht machst. Wallahi, kein gläubiger Muslim, der eine Sünde begeht, fühlt sich dabei gut. Wenn die Lampen noch leuchten, hä? Wenn die Lampen bei ihm noch leuchten, er wird sich nicht gut fühlen. Aber wenn die Lampen schon erlischt sind, ihm ist alles egal. Er macht die Sünde und es gibt unter den Muslimen so. Die Sünden machen und ihm ist das egal. Er fühlt sich ganz normal. Dem Mann hat eine Stelle erreicht, die ganz, ganz gefährlich ist. Er ist in einer großen Gefahrzone. Aber solange das bei dir blinkt, dass du dabei schlecht fühlst, wenn du die Sünde machst, dann sage ich dir, du bist noch im, naja, du kannst dich noch retten. Ja? Und deswegen, liebe Brüder und Schwester, leuchten bei dir die Lampen, wenn du eine Sünde machst, dass du bereust und dass du zu Allah Ta'ala zurückkehrst. Und dass du ihm sagst, ja Allah, ich liebe dich über allem. Und du weißt, dass ich dir diene und einzig diene. Ja Allah, ich bin der Schwache. Ich bin dein Diener. Erbarme dich meiner. Verzeih mir meine Sünden. Vergib mir meine Sünden. Dann kehr zurück zu Allah Ta'ala. Lass nichts, lass kein Hindernis zwischen dir und dein Gott. Kehr zu ihm. Er wird sich freuen, wenn du zu ihm kommst. Er wird dir sogar deine Sünden vergeben, was du alles gemacht hast. Egal, was deine Sünden sind. Egal, was dein Verbrechen war. Auch wenn deine Sünden den Himmel erreicht haben. Komm zu ihm. Mit einem bereuenden Herz. Wallahi, er nimmt dich an. Lass und bleib nicht in der Dunya und von der Dunya abhängig, von diesseitigem Leben. Wallahi, du wirst verloren gehen. Wallahi, du wirst dann sterben und nur heulen und weinen und bedauern. Wissen wir, warum Allah Ta'ala uns erschaffen hat? Warum? Wer sagt mir? Jetzt, ich stelle die Frage, jetzt erwarte ich eine Antwort. Mit rechter Hand immer. Recht ist, wir sind inshallah ta'ala von den Rechten. Ich gebe zu dem neuen Bruder. Ja, sag mal. Ja? Malik. Ich habe Damit wir ihm dienen, ja? Damit wir ihm dienen. Da sagt ein Gefährte oder ein von Salaf Salih, ein Gelehrter, der sagt, ich habe keine wahre Antwort in meinem Leben gehört, die Lüge ist als diese Antwort. Wir wissen, aber sind wir wirklich Diener? Wenn du alle Muslime fragst, warum bist du erschaffen? Ja, um Allah zu dienen. Das ist eine Lüge. Guck dein Leben. Bist du ein richtiger Diener zu Allah? Allah Ta'ala sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Und ich habe die Djinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen sollen. Passiert auch. Und ich habe die Djinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen sollen. Ich will keine Versorgung von ihnen, noch will ich, dass sie mir Speise geben. Wahrlich, Allah allein ist der Versorger, der Stärke und Festigkeit besitzt. Subhanahu wa ta'ala. Dann diene Allah, bevor du stirbst. Und was heißt Allah dienen? Dein Herz, frag mal dein Herz. Womit ist dein Herz voll? Mit Dunya, mit Geld? Mit Autos? Mit letztem Modell von Autos? Mit Kleidung? Schöne Frauen? Gelüste des Lebens? Begierden des Lebens? Wenn das dein Fall ist, dann sage ich dir, du bist in Gefahr. Frag dein Herz. Guckt mal, Leute. Die Dunya, das diesseitige Leben, müssen wir nur in den Taschen machen. Nicht in den Herzen. Nicht in den Herzen. Nur in den Taschen. Und im Herzen nur Allah. Du musst Allah lieben. Und seinen Weg lieben. Die Liebe ist ein Feuer. Die Liebe ist ein Feuer. Und wenn die Liebe im Herzen ist, die verbrennt alle andere geliebte Sachen. Dann lass die Liebe zu Allah die höchste sein, damit alles verbrannt wird in deinem Herz. Du musst dein Herz reinigen. إِنَّ الْقُلُوبَ لَتَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيدِ فَجَدِّدُوهَا بِقَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Das hat unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt. صلوا على رسول الله. Er hat gesagt, dass die Herzen sich verrosten, wie der Eisen im Sinn. Wie reinigen wir das? Was ist dieser Antiverrostungsmittel? MashaAllah. Und du konntest nicht allein kommen? Nein, du schämst dich? Dann, was ist dieser Antiverrostungsmittel? Das ist La ilaha illallah. Wissen wir, was La ilaha illallah ist? Diese Glaubensbekenntnis? Mach kein Beigeseller zu Allah. Diene Allah einzig und allein. Das ist sehr wichtig. Die Liebe muss zu Allah. Furcht muss zu Allah. Hoffnung auf Allah. Vertrauen auf Allah. Ya Ghulam. احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الحديث أو يونغ sagt محمد صلى الله عليه وسلم zu ابن عباس أو يونغ بواغ الله dann bewahrt er dich. بواغ الله, dann findest du ihn vor dir in alle Schwierigkeiten. Wenn du bittest, dann bitte Allah. Nicht ein Grab oder Jesus, oh Jesus, oder oh Muhammad, oder oh Hussein. Nee, eine reine Religion haben wir. Und wir sind stolz darauf. Sauber, einfach, simpel, rein. La ilaha illallah. Wir ehren einen einzigen Gott. Und alle anderen Sachen sind seine Geschöpften. Auch seine Propheten, wie Muhammad s.a.w. und wie Jesus und Moses und Ibrahim a.s. Deswegen, liebe Brüder, La ilaha illallah ist das Wichtigste, was du lernen musst. Und für dieses Wort hat Allah euch erschaffen, damit ihr ihn kennenlernt, damit ihr zu ihm kommt. Sonst, warum war die Erschaffung? Du musst auch Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen und lieben. Und das, was er dir gesagt hat und befohlen hat, musst du folgen. Und denk daran, dass du demnächst dein Ende erreichst, dass du stirbst. Und beim Sterben, das ist die letzte Haltestation in diesseitigem Leben, da fängt das andere Leben, woran die anderen, die Ungläubigen nicht glauben, was die anderen ablehnen, diejenigen, die nicht an Allah und an die Propheten und an den Jenseits, da kommt das. Und da werden sie heulen. Schon beim Sterben, liebe Brüder und Schwestern. Shukran. Gucken wir mal, wie der Mensch ist. Allah Ta'ala beschreibt uns den Mensch. Er sagt, كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فلا والله يا wenn die Seele eines Sterbenden bis zum Schlüsselbein emporsteigt und gesprochen wird, wer kann die Zauberformel sprechen, um sie zu retten? Gibt's einen Arzt? Gibt's einen Chirurg? Gibt's jemanden, der ihn beliest? Wir wollen ihn retten. Das ist eine wichtige Person. Der darf nicht sterben. Er ist ein Präsident, ein König. Den brauchen wir noch. Alle Professoren kommen, um ihn zu retten. Und die neuesten Geräten, Mikroelektronikgeräten, die alles genau testen, wollen ihn auch retten. Aber die Macht Allahs ist überall. Du kommst zu Allah. Kullu man alayha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Jeder, der auf der Erde ist, wird sterben. Und nur im Angesicht Allahs bleibt und bleibt ewig, subhanahu wa ta'ala. Und dann gesprochen wird, wer kann die Zauberformel sprechen, um sie zu retten? Und er, der Mensch, wähnt, dass die Stunde des Abschieds gekommen ist und sich Bein mit Bein im Todeskampf verfängt. Allahu Akbar. Das ist so eine Beschreibung, dass man schwach geworden ist. Die Beine, sie umschlungen sich selbst und er ist schwach und der Tod ist so hart. Und obwohl er König ist, obwohl er so viel Geld hat, der ist arm vor Allah Ta'ala. Da passiert etwas. Der Sterbende sieht, was die anderen nicht sehen. Er sieht die Engel, die Todesengel, woran er nie geglaubt hat. Er sieht sie auf einmal. Damals sagt er, ich glaube daran, was ich sehe. Auf einmal siehst du das. Er sagt, jetzt glaube ich. Da wird ihm gesagt, zu spät. Das war die Prüfung. Du hast genug Zeichen gehabt, dass es Allah gibt. Warum hast du ihn verleugnet? Du hast das Buch Allah gehört. Was war daran falsch? Dieses Buch gibt kein Interesse zu einer bestimmten Person. Wisst ihr das? Keine Person wird dadurch, sage ich mal, dass wenn jemand Lüge über Allah Ta'ala spricht, dann wird er nach seinem Interesse suchen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat niemals, er hat ihnen gesagt, ich will von euch weder Geld noch Reichtum. Hört die wahren Worte von Allah subhanahu wa ta'ala. Was passiert da? Dann wird an jenem Tag das Treiben zu deinem Herrn sein. Denn warum ja Allah? Er sagt, er spendete nicht und betete nicht, sondern er leugnete und wandte sich von ihm ab. Dann ging er mit stolzem Gang zu den Seinen. Wehe dir denn. Wehe und abermals wehe dir. Reicht. Reicht ja Allah. Wenn du ein gesundes Herz hast und du hörst die drei Sätze, dann kriegst du Angst. Sagst du, reicht ja Allah. Reicht ja Allah, ich bin bereuend. Ich komme zu dir zurück. Aber wenn dein Herz krank ist, dann bleibst du mit dem Schmutz. Dann bleibst du von Dunya abhängig. Sei doch gesund. Das sind deine Antibiotika. Das ist Allahs Worte, die gegen Shayatin und gegen diese Begierden, die dich in die Irre bringen, nimm die doch. Allah Ta'ala sagt zu demjenigen, der ihn verleugnet hat, wehe dir. Wehe und abermals wehe dir. Und nochmals wehe. Noch ein vierter Satz. Meint der Mensch etwa, er würde sich selbst überlassen sein? War er nicht ein Erguss verspritzten Sperma? Dann wurde er ein Blutklumpen. Dann bildete und vervollkommnete er ihn. Alsdann schuf er aus ihm ein Paar, den Mann und die Frau. Ist er denn nicht imstande, die Tote ins Leben zu rufen? Warum zweifelst du danach? Guck dich selbst. Guck deine Erschaffung. Wallahi. Wallahi, du wunderst dich. Du warst eine mikroskopische Sache. Du warst unsichtbar. Und in dieser mikroskopischen Sache stand deine Augenfarbe, deine Haarefarbe, alles war da. Und Allah Ta'ala kennt über jede Kleinigkeit Bescheid. Du warst im Sperma. Du warst im Bauch deiner Mutter mit vielen Etappen. Bis du ein Säugling geworden bist. Allah Ta'ala hat dir Ernährung gegeben. Er hat dir Gesundheit gegeben. Du kannst sehen. Du kannst sprechen. Du kannst laufen. Du bist gesund. Auf einmal bist du 10 Jahre alt. Du beginnst zu verstehen. Und dann erreichst du 20 Jahre. Du bist stark. Du hast Muskeln. Und du verleugnest Allah. Du sagst ihm, ich glaube nicht an dich. Ich lehne dich ab. Du bist nicht mein Gott. A'udhu billah. A'udhu billah. Hast du die Gnaden Allahs vergessen? Siehst du nicht? Hast du kein Verstand und kein Auge? Wer hat dich erschaffen? Wer hat deine Eltern und die Menschen erschaffen? Warum verleugnest du ihn? Warum willst du ihn nicht? Warum verzögerst du dich? Was hindert dich davon? Was ist an seinem Weg schlecht und schlimm? Gib dir selber eine Antwort. Gib dir selber Antworten. Was hindert dich, dass du seinen Weg genau und gut nimmst, damit du vor Allah Ta'ala bestehst? Allah Ta'ala gibt uns hier ein Beispiel. Guck auf deine Schöpfung, deine eigene Erschaffung, wie du warst. Und dann siehst du, wie niedrig du bist. Auf einmal hast du Geld und du besitzt ein Land und du sagst, ich bin überall. Jetzt zerstöre ich überall. Hast du vergessen, dass du sterben willst? Allah Ta'ala sagt, jede Nation, egal wie diese Nation ist, auch wenn die Nation nicht nur den Mond, Mars erreicht hat und dort gebaut haben und alles Mögliche, die wird sterben. Und sie werden alle zu Allah zurückkehren. Und Allah wird jeden zur Rechenschaft ziehen. Und jeder wird bezahlen, wie entweder die Strafe, und zwar die schmerzhafte Strafe, die harte Strafe von Allah Ta'ala, Jahannam, die Hölle, Al-Jahim, der Treibstoff von Al-Jahim. Es ist nicht Öl, was wir hier haben. Es ist nicht Benzin. Der Treibstoff von der Hölle sind zwei Sachen. An-Nas und Al-Hijara. Die Menschen und die Steine. Das ist der Treibstoff von der Hölle. Wal-Iyadu Billah. Hast du keine Angst davon? La ilaha illallah. Hat dich diese 60 Jahre enttäuscht? Getäuscht, dass du den Weg weggehst, von dem Weg weggehst? Subhanallah. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Jedem Volk ist eine Frist gesetzt. Und wenn ihre Zeit gekommen ist, dann können sie, die Seele, dann können sie auch nicht um eine Stunde hinausschieben, noch können sie vorverlegen. Da gibt's keine Rückkehr mehr. Und der sagt uns, auch wenn du von der Erde wegflüchtest, du gehst nach Mars und du denkst, dass du nicht stirbst, dass der Tod dich doch nicht erreicht, Allah Ta'ala sagt uns, أَيْنَمَا تَكُونُوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Wo auch immer ihr seid, der Tod ereilt euch noch. Auch wenn ihr in hohen Burgen wärt. Ha? Denk nicht, dass du von Allahs Macht wegflüchtest. Du wirst zu ihm zurückkehren. Und wenn du ihn verleugnet hast, dann bist du Verlierer. Er wird nicht auf dich gucken, weil du ihn verleugnet hast, abgelehnt hast. Es gibt drei Arten von den Menschen beim Sterben. Wir hoffen und wir wünschen und wir beten Allah, dass wir von den Besten sein sind. Dass wir von den Besten sein werden, ja Rabb. Und wir beten Allah Ta'ala, dass er uns ein gutes Sterben gibt. Und wir beten ihn, dass er uns hohe Stufen im Paradies gibt und dass er uns sein Wohlgefallen schenkt. Amin. Allah Ta'ala sagt in Surat Al-Waqi'a, حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Warum wohl, wenn die Seele des Sterbenden zur Kehle steigt und ihr in jenem Augenblick zuschaut? Und wir sind ihm näher als ihr, nur dass ihr es nicht seht. Warum wohl? Wenn ihr nicht zur Rechenschaft gezogen werden sollt, zwingt ihr sie doch zurück in den Leib. Bringt mal die Seele zurück, wenn ihr so behauptet und meint. Zwingt ihr sie doch zurück in den Leib, wenn ihr wahrhaftig seid. Wenn ihr meint, dass ihr die Wahrheit besitzt. Wenn er nun, das ist die erste Art, das ist der Beste, Allah soll uns von denen machen, ja Rab. Wenn er nun zu denen gehört, die Allah nahe sind, was sind die? Die Allah nahe sind. Wie? Mit ihren Taten, mit ihrem guten Herz, mit dem Gebet, mit dem Fasten, mit dem Almosen geben, mit Helfen, mit guten Taten, kein Unrecht tun, kein Unzucht begehren. Das sind diejenigen, die Allah nahe sind. Wenn er nun zu denen gehört, die Allah nahe sind, was ist mit ihnen? Dann wird er Glückseligkeit genießen und Düfte und Gärten der Wonne. Was ist die Düfte? Düfte vom Paradies. Das ist nicht unsere Düfte, die wir hier kennen. Vergiss Chanel oder Boss oder Karachel oder wie alles das heißt. Das ist nichts. Das ist gar nichts. Die Düfte. Wisst ihr, es gibt ein Mijmar. Ein Mijmar. Das ist so ein Gerät, worauf diese Duftstücke kommen und man brennt sie, damit sie Duft machen. Kennt ihr das? Wie heißt das Mijmar auf Deutsch? Weiß ich nicht. Ich meine nicht die Stäbchen, sondern das ist so ein kleines Kästchen und man schließt die mit Strom und man macht auf den oberen Stahl ein bisschen von dem und dann verbrennt man das und dann bekommt man dieses schöne Geruch. Ich will über dieses Kasten sprechen, nicht über den Duft. Allah Ta'ala sagt im Koran, dass dieser Kasten selber von Muschus ist. Selber. Die ist selber von Muschus. Und welche Muschus? Von Paradies. Da frag nicht nach dem Duft, was danach kommt. Und die Mischung zwischen den beiden. Niemals in deinem Leben hast du so einen Geruch bekommen. Allah Ta'ala verspricht diesenjenigen das. Und Gärten der Wonne. Gärten. Nicht Britzergarten. Und nicht Tegeler See. Nein, viel, viel besser. Viel besser. Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschreibt uns die Gärten. Und er sagt uns, dass die Blätter wie die Ohren von der Elefant, so groß sind die Blätter. Und die Blätter, wenn du sie nimmst, die wandeln sich zu schöne Seidenkleidung. Seide, den du nicht kennst. Und die Früchte, die dann davon kommen, die sind so süß und so schön. Niemals in deinem Leben hast du davon etwas probiert. Und die Flüsse, die du hast, wisst ihr den Sand oder dieser Tina, Lehm, den Lehm ist aus Muschus. Und die Steine, die in deinem Fluss sind, die sind Perlen. Und der Fluss, du hast einen Fluss von Khamr, von beräuchendes Getränk, was ganz gut schmeckt. Und ein Fluss von Milch, was du niemals gekostet hast. Ein Fluss, nicht ein Kühlschrank, nicht ein Fass, ein Fluss, der immer fließt. Und niemals wird diese Milch schlecht. Ha? Heutzutage lässt du deinen Milch nur einen Tag im Kühlschrank, 2 Tage oder 3 Tage, und dann guck nach ein paar Tagen nach deinem Milch, dann findest du, brauch ich nicht zu erklären, was du da findest. Nur alles, und wie das stinkt. Nein, es riecht so schön und es schmeckt so gut. Das ist die Gärten. Dann kommen wir zu den zweiten. Die sind auch gut, aber wir wollen immer die besten Stufen. Die anderen sind auch gut. Sie sind auch, inshallah ta'ala, gut. Aber wir wollen die Ersten, inshallah ta'ala, sein. Und wenn er zu denen gehört, die zur Rechten sind, das heißt die Leute von den Rechten, rechten Weg, guten Weg, was ist mit denen? Es wird ein Frieden. Friede sei auf dir von denen, die der Rechten angehören. Da brauchst du nicht zu fragen, was sie da bekommen. So viele Gnaden und so viele Wonne werden sie bekommen. Wenn er aber zu den Leugnern ihre Gegangenen gehört, dann wird ihm eine Bewirtung mit siedendem Wasser zuteil. Und brennen in der Jahim, wahrlich, das ist die Wahrheit in aller Gewissheit. Lobpreise darum den Namen deines großen Herrn. Subhanallah. Sagen wir alle Subhanallah. Wallahi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn du Subhanallah mit dem Herzen und mit Wissen sagst, Subhanallah, zwischen dem Himmel und der Erde, alles ist voll mit Hasanat, mit guten Taten, die du am Tag der Auferstehung in deiner Waage sehen willst. Subhanallah. Und erwähne Allah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Und lass dich nicht dein Herz mit den Singern, die wir heutzutage sehen, entweder ist das Rap oder weiß ich nicht. Ja? Beschäftige dich nicht damit. Das macht dein Herz kaputt. Das verrostet dein Herz. Lies die Worte Allahs, die dir Nutz bringen. Lies die Worte Allahs, die dein Herz reinigen. Du wirst sterben und denk an diese Zeit. Aber beim Sterben gibt es auch drei Arten von den Menschen. Jeder hat ein Ende. Wir bitten Allah Ta'ala, dass er uns ein gutes Ende gibt. Und dass wir La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah vor dem Sterben sagen. Es gibt Leute, wenn du, er ist kurz bei dem Sterben, du sagst ihm, ja, Achi, sag La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bevor du stirbst. Er sagt nicht nur das. Er beginnt den Koran zu zitieren. Und er liest den Koran. Und so habe ich euch immer diese Geschichte erzählt. Über einen Freund, der mir erzählt hat, sein Opa war kurz vor dem Sterben. Und der Opa sagt zu ihm, komm her und sitz dich. Hör, was ich sage. Und wenn ich einen Fehler sage, dann machst du mir das richtig. Er sagt ihm, sag la ilaha illallah. Der Sohn sagt zu ihm, sag la ilaha illallah. Sag ihm, er sagt ihm, der Opa, du hast das falsch gesagt. Du hast die Verlängerung vergessen. Sag la ilaha illallah. Nicht la ilaha illallah. Er erinnert den Sohn selber. Er sagt ihm, jetzt werde ich dir sagen und hör zu. Er sagt, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Habe ich das richtig gesagt? Er sagt ihm, ja, es war richtig. Er sagt ihm, jetzt richte mich in Richtung Kaaba, damit er beten kann. Richte mich in Richtung Kaaba. Der war enttäuscht und er hat das nur schnell gemacht und er hat ihn gerichtet. Er sagt ihm, nein, das ist nicht die Richtung, das war falsch. Was bittest du nicht oder was? Das ist die Richtung. Er ist noch in seiner Kräfte. Er weiß, was er tut. Und er betet und er stirbt. Kisk, rahimahullah. Der Sheikh Kisk, rahimahullah, der ägyptische Sheikh, der bekannt ist. Allah soll ihm Firdaus al-A'la geben. Der ist niederwerfend beim Gebet gestorben. Am Freitag. Niederwerfend im Gebet. Sein Sohn wartet, dass er aufsteht. Und sie warten lange Zeit, bis sie zu ihm kamen. Da ist er an der Seite gefallen. Niederwerfend. Ja? Und ein Mann stirbt in Intensivstation in Europa, hier in Dänemark. Und beim Sterben sagt er ihm, der Arzt, der war ein muslimischer Arzt, er sagt ihm, sag la ilaha illallah. Er sagt, ich will sie haben. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Ich will sie haben. Das waren seine letzten Worte. Ich will sie noch haben. Denn nachdem, als der Arzt danach gefragt hat, da hat er erfahren, dass er eine Frau über allen geliebt hat. Und er hat sich nur mit dieser Frau beschäftigt. Ja? Also, der ist auch so gestorben. Und ein anderer, er stirbt, betrunken. Und dass das Sterben kam, dann sagen sie ihm, sag La ilaha illallah. Wisst ihr, was er gesagt hat? Gib mir noch ein Glas. Wallahi. Er sagt ihm, gib mir noch ein Glas. Und er stirbt, wal'iyadu billah. Und eine andere war in Asien, in einer Asienreise nach Unzucht. Und er kommt an und er sagt im Hotel, bestellt mir die Schönste. Wal'iyadu billah, die Prostituierte. Und er wartet die ganze Zeit auf sie. Und er ist Muslim. Aber keine Angst vor Allah Ta'ala. Und er hat den Tod vergessen, weil er noch 20 Jahre alt ist und denkt, dass er noch nicht stirbt. Sie ist lange Zeit geblieben, sie kommt noch nicht. Und der Mann kann nicht mehr aushalten. Er will sie. Und weil sie eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden nicht gekommen ist, er war so fertig, dass sie ankam, am Anfang, wo sie ankam, ohne dass er denkt, hat er sich auf dem Boden, er ist niedergeworfen für sie, für diese Frau, wal'iyadu billah. Er konnte nicht mehr seinen Kopf hochmachen. Direkt zur Grabstadt nach seinem Land. Wal'iyadu billah. Was willst du von einem Sterben haben? Ich sage dir eine Sache. Wie dein Leben war, wie deine Jugendzeit war, wo du das verbracht hast, so will dein Ende sein. Wenn du nur beim Tanzen und Diskotheken und sowas deine Zeit verbracht hast, du wirst sterben und du wirst wal'iyadu billah ein schlechtes Sterben haben. Oder wenn wir das nicht sehen, du wirst sicherlich ein schlechtes Sterben haben. Wenn du aber in Allahs Weg, aber auch den Sonntagsunterricht nicht verpasst hast, insha'Allah ta'ala, mach mal das in euren Plänen. Kommt, das ist 1,5 Stunden, insha'Allah sind wir jetzt fertig. Für Allah. Du hast Hasanat. Du hast die Liebe zu Allah Ta'ala und Wohlgefallen von Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dann stirbst du und hast du ein gutes Sterben. Allah Ta'ala sagt im Koran, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Allah, beim Sterben jetzt, was passiert? Allah stärkt die Gläubigen mit dem fest gegründeten Wort. Er stärkt sie. Sie sagen das ganz leicht. In diesem Leben, wie im künftigen, auch im Jenseits. Und Allah lässt die Frevler irre gehen. Und Allah tut, was er will. Haben wir das gerade als anhand Beispiele gehabt? Er lässt sie irre gehen. Gieß mir noch ein Glas. Das ist die Irre. Wal'iyadu billah. Allah soll uns davon bewahren. Leute, Brüder und Schwestern, diese Dunya sieht zwar schön aus, ausgeschmückt, Geld, und die schönen Frauen und die schönen Autos und die Menge von Geld und Gold, alles zieht. Und jeder will ein schönes Leben haben. Aber strebe nach einem schönen Leben zwischen den Grenzen Allahs. Islam ist nicht gegen Reichtum. Nein, es waren viele Gefährten, die reich sind, die Paläste hatten. Aber Islam ist dagegen, dass du deinen Besitz im Herzen machst, dass du dich davon abhängst. Das ist falsch. Das ist eine Sünde. Lass dich nicht von Dunya enttäuschen. Guckt mal, wie Allah Ta'ala die Dunya beschreibt. Diese Dunya, den wir jetzt, wonach wir rennen. Guckt mal, wie Allah Ta'ala sie beschreibt. Wie niedrig sie ist. Er sagt in einer Ayah, اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Wisset, o Menschen, o Leute, wisset, dass wahrlich das diesseitige Leben nur ein Spiel und ein Zeitvertreib ist und ein Prunk und Prahlerei unter euch und ein Wettrennen um Vermehrung von Gut und Kindern. Es gleicht, was ist das Gleichnis? Es gleicht dem reichlichen Regen, dessen Pflanzenwuchs den Bauern gefehlt. Dann verdorrt er und du siehst ihn vergilben. Bleibt nichts. Ha? Demnächst sind diese grünen Blätter weg. Und dieses schöne Frühling und Sommer ist nicht mehr. Du siehst alles tot. So gibt Allah Ta'ala das Beispiel von der Dunya. Und er sagt, und im Jenseits gibt's eine von zwei Sachen. Wähl dir, was du willst. Er sagt, und im Jenseits gibt's eine strenge Strafe, aber auch Vergebung von Allah und Wohlgefallen. Und das diesseitige Leben ist nichts anderes als eine Nutznießung, durch die man sich betören lässt. Das ist das. Mehr ist nichts. In Yawm al-Qiyamah, am Tag der Auferstehung, wenn die Menschen ihre Abrechnungen bekommen, Allah wählt der reichste Mensch auf der Erde, der die Länder und Städte besessen hat, der Paläste hatte und so viel Geld und Gold und Diener und Sklaven. Er war hier, er hat sich als Herr der Erde genannt. Er wird geholt. Wisst ihr, was mit ihm gemacht wird? Er wird einmal in die Hölle rein gemacht und raus. Rein und raus. Und dann wird er gefragt, hast du einmal in deinem Leben ein Glück gehabt? Hast du jemals was Schönes erlebt? Er sagt, niemals habe ich was Schönes erlebt. Er vergisst alles durch eine Mikrosekunde, trick, raus. Er vergisst sein ganzer Reichtum, seine Paläste. Er sagt, niemals habe ich was Gutes erlebt. Ich bin die ganze Zeit nur in Strafe. Nur in Strafe. Und deswegen, lasst euch nicht von Dunya täuschen. Diese Dunya ist vorübergehend, liebe Brüder. Eine andere Sache, damit schließe ich, inshallah ta'ala, mein Thema heute. Und ich hoffe, dass das Thema uns was gebracht hat, dass wir bereuen. Die Reue ist wichtig. Kehre nicht von hier zurück, geh nicht nach Hause, bevor du dich entscheidest, dass du sagst, heute ist ein neues Blatt mit Allah Ta'ala. Heute ist mein Startpunkt zu Allahs Weg. Heute rette ich mich von der Hölle. Heute fange ich ein neues, gutes Leben mit Allah Ta'ala. Heute lasse ich alles Schmutz hinter mir. Ich schmeiße alles hinter mir, was mich zur Irre gebracht hat. Heute fange ich den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Lass dich nicht von Shaitan irren. Der Shaitan wartet da draußen. Ne? Er wartet auf dich. Er sagt, warte mal, bis er kommt. Warte mal, bis er kommt. Gleich kommst du raus. Du siehst eine schöne Frau. Nackte Frau, al-iyadu billah. Verschmelzt du. Ha? Und dann lässt du, al-iyadu billah, den Weg. Halte an dem Weg fest. Sinke deine Blicke runter. Und folge die Gebote Allahs. Und hab gute Freunde. Die Freunde zerstören. Und sie können auch dir helfen und unterstützen. Die Freunde bringen dich in die Hölle. Und sie können dich auch ins Paradies bringen. Die Freunde machen dein Leben kaputt. Und sie können dein Leben auch so schön machen. Die Freunde, die verschmutzen dein Herz und deinen Verstand. Und sie können dir auch dabei unterstützen, gut zu denken. Wähle deine Freunde. Geh nicht zu denjenigen, die den Weg verlassen haben. Geh nicht dass du behauptest, ich gehe und ich befreunde mich trotzdem mit ihnen, damit sie zur Moschee kommen. Rette dich erstmal. Und wenn du fest bist, dann ruf sie. Jeder muss seine Freunde hier rufen. Kommt einmal in der Woche, um Allahs Worte zu hören. Und Allah Ta'ala wird uns die Reue schenken. Wenn du zu Allah zurückkehrst, wisst ihr, was du bekommst? Wenn du zu Allah Ta'ala zurückkehrst, Allah erstmal, er vergibt dir alle deine Sünden, die du gemacht hast. Allah Ta'ala sagt in einem Ayah, Ya ayyuhal ladhina amanu, tubu ila Allahi taubatan nasuha, asa rabbukum, أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. O die ihr glaubt, kehrt zu Allah zurück mit einer richtigen Rückkehr, mit einer richtigen Reue, keine Lüge. Allah sieht dein Herz, kehr zu Allah zurück. Wenn du dies tust, Allah löscht dir alle deine Sünden, die du vor der Reue gemacht hast. Und dazu, er verspricht dir das Paradies, durcheilt von Bächen. Allahu Akbar. Und deswegen, liebe Brüder und Schwestern, kehr zu Allah Ta'ala. Er freut sich, wenn sein Diener zu ihm kommt. Egal, was du gemacht hast. Sag nicht, ich bin so der größte Verbrecher hier. Und mein Gott wird mir niemals vergeben. Ich habe diesen Frauen Geld geklaut, ich habe diesen betrogen, ich habe diesen Mann dem gemacht und dem gemacht und dem gemacht. Die Rechte müssen zurück zu ihren Leuten. Aber wenn du bereust, Allah Ta'ala vergibt dir alles. Alles! Allah Ta'ala sagt in dem Koran, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Damit, inshallah, beenden wir unser Thema heute mit dieser Ayah von Surat Az-Zumar. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ من قبل أن ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن ياتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. So die Aya, damit beenden wir unser Thema. Aber ich möchte vorher, dass ihr diese Ayah mit Herzen hört. Weil diese Ayah ist zu euch gerichtet. Wallahi ist zu euch. Allah hat diese Ayah im Koran nur für euch, für uns alle, für die Menschen. Hört den Brief, was Allah euch geschickt hat. Das ist von ihm ein Brief. Er sagt euch, O meine Diener, O meine Diener, die ihr euch gegen eure eigenen Seelen vergangen habt, was sind die? Die Sünder, die viele Sünden begangen haben. O meine Diener, die ihr euch gegen eure eigenen Seelen vergangen habt, verzweifelt nicht an Allahs Barmherzigkeit. Der Shaitan wird dir diesen Zweifel geben, dass du nicht mehr diesen Weg findest. Er sagt dir, verzweifelt nicht an Allahs Barmherzigkeit. Denn Allah vergibt. Allah vergibt alle Sünden. Alle. Er sagt alle, nicht die Sünden. Alle Sünden. Er vergibt die. Und du brauchst keinen Vermittler zu Allah, damit deine Sünden vergeben werden. Du brauchst nicht zu einem Scheich zu gehen und ihm in die Ohren. Und du erzählst ihm, ich habe das gemacht. Und du gibst ihm nur und er sagt dir, geh, du hast die Vergebung bekommen. Das gibt es nicht im Islam. Alhamdulillah. Reine Glaube. Zwischen dir und Allah gibt es keiner. Zu Allah findest du, sagst du, ja Allah, ich bin der schwache Diener. Ja Allah, ich bin der Diener, der so wenig gute Taten hat. Ja Allah, wenn du dich meine nicht erbarmst und wenn du mir nicht vergibst, dann werde ich von den Irregehenden sein. Ja Allah, wenn du mich von deiner Strafe nicht schützt, ich werde von den Verlierern sein. Ja Allah, es gibt keinen anderen Gott, den ich rufe, dass er mich schützt. Ja Allah, lasse mich nicht allein. Wallahi, es antwortet sofort. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Wenn meine Diener dich nach mir fragen, wo ich bin, dann sag ich bin nah. Ich antworte das Bittgebet meines Dieners. Und sofort ruf Allah, den Allah vergibt alle Sünden. Er ist der Allverzeihende, der Barmherzige. Und kehrt euch, der Brief geht weiter. Wenn du einen Brief von deiner liebsten Frau, deine liebe Frau, Ehefrau, Ehefrau, nicht Freundin, oder wenn du einen Brief von deiner Mutter, den du seit einem Jahr nicht gesehen hast, oder von deinem Vater, oder von einer wichtigen Person, oder von einem Präsident, du bekommst auf einmal auf der dein Briefkasten steht an Herrn so und so von Gerhard Schröder. Was ist das? Wie machst du denn? Dann liest du Wort nach Wort. Was war das für mich? Oder von deiner Mutter. Das ist ein Brief von Allah. Von Allah zu dir. Dann gib dein Herz und gib dein Gehirn. Er sagt dir und kehrt euch zu eurem Herrn. Und ergebt euch ihm, bevor die Strafe über euch kommt. Denn dann werdet ihr keine Hilfe finden. Und folgt dem Besten, das zu euch von eurem Herrn herabgesandt wurde. Bevor die Strafe unversehens über euch kommt, während ihr es nicht merkt. Ja, du bist beim Tanzen oder in einer Kneipe und dann kommt, bevor diese Zeit kommt, sagt Allah Ta'ala dir, komm und kehr zurück. Aber vielleicht gehst du jetzt raus und stirbst du. Keiner weiß, wann er stirbt. Und deswegen sagt dir Allah Ta'ala, kehr zurück, bevor das kommt. Nicht, dass es gesagt wird, damit nicht etwa einer spreche, oh, wehe mir, um dessen Willen, was ich gegenüber Allah versäumte. Der Tod ist da. Und auf einmal sagt er so, oh, wehe mir, um dessen Willen, was ich gegenüber Allah versäumte. Denn wahrlich, sagt er, ich gehörte zu den Spöttern. Auf einmal hat er Angst. Und Allah Ta'ala sagt, auch nicht, dass es gesagt wird, wenn die Zeit kommt. Und damit nicht etwa einer spreche, hätte mich Allah geleitet, so wäre auch ich unter den Gottesfürchtigen gewesen. Oder damit auch nicht einer spreche, wenn er die Strafe sieht, gebe es für mich doch ein Wiederkehr, dann wollte ich unter denen sein, die Gutes tun. Auf einmal redest du so? Du hast genug Zeit gehabt und auf einmal bist du so gut? Allah Ta'ala sagt, nein! Es kamen zu dir meine Zeichen, aber du verwarfst sie und du warst hochmütig und du warst einer der Ungläubigen. Und am Tage der Auferstehung wirst du diejenigen, die über Allah mogen, mit geschwärzten Gesichtern sehen. Ist nicht in Jahim, also in Feuer. Ist nicht in Jahim, in Jahannam, ein Aufenthalt für die Hochmütigen? أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه